Willkommen bei Mumpitz und Glitzer. Rewatch Sex and the City, Folge Nummer 10, die Babyparty. Hallo Nils. Hallo Chris. Fangen wir wie jedes Mal mit deiner Einleitung an, beziehungsweise Inhaltsangabe. Ja. Wie wollen wir das eigentlich nennen? Einleitung oder Inhaltsangabe? Inhaltsangabe, das klingt so nach Schule, vierte Klasse. Oh, super. Fand ich immer ganz furchtbar. Schreibe ich jetzt aber ganz gern. Die vier Freundinnen fahren mangels anderer Verpflichtungen zur Babyparty einer früheren Freundin und Skandalnudel. Sie fühlen sich alle aus unterschiedlichen Gründen sehr fremd auf der Party. Carries Periode ist überfällig und sie betrachtet sich im Hinblick auf ihre Mutterfähigkeiten. Und Samantha veranstaltet nach ihrer Rückkehr eine Nicht-Baby-Party. Ja, wie fandest du die Folge? Fantastisch. Die war so unglaublich lustig. Im Gegensatz zur letzten gab es hier auch einen großen roten Faden, der sich einmal durchzog. Und ich habe auch über so einiges nachgedacht. Und außerdem gab es auch so ganz absurde Sachen, die ich irgendwie total witzig fand. Wie ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel den unsichtbaren Elektrozaun. Über den bin ich... Nein. Doch. Weißt du, wie das Ganze das funktioniert? Nein, ich bin gespannt. Ich dachte, das haben die sich einfach nur ausgedacht. Das habe ich damals tatsächlich auch gedacht, bis ich ein wenig gegoogelt habe und auch zufällig drauf gestoßen bin. Und du hast den unsichtbaren Elektrozaun recherchiert, wie cool. Ja, es ist nämlich so, es ist teilweise echt eigentlich total furchtbar, denn man muss sich das so vorstellen. Die Hunde haben so ein Halsband mit so einem Elektroschocker dran. Krass. Und dieser Zaun, ja, das macht ist im ja Endeffekt Sinn. Sozusagen die Grenze. Und wenn man an diese Grenze rankommt, wird dieser Elektroschocker Alter. Aktiviert. Oh, das ist ja furchtbar. Absolut, ja. Und okay, jetzt finde ich es nicht mehr lustig. deswegen reagiert dieser Hund ja auch total komisch, weil er ja relativ freudig auf Charlotte zuläuft und dann abrupt dann sich umdreht und abhaut. Mit so einem quietschenden Geräusch. Oh Gott. Ja, das ist. Das heißt, schön. Du lässt den frei laufen, aber an deinen Grundstücksgrenzen kriegt er dann immer einen Schock und geht wieder zurück. Genau. Das macht man okay. Ja auch so mit Herdentieren, da wird ja auch irgendwie der Zaun unter Strom gesetzt und das ist halt ein bisschen, also ich finde das schon ein bisschen Tierquälerei, also nicht schön. Hm. Vor allem am Hals muss das ja richtig unangenehm für das Tier dann sein. Das ist ja schon extrem. Vor allem sieht er ja auch nichts. Also ist es ja nicht wie der Zaun, den du dann irgendwann siehst, weißt du, als Tier, nehme ich an. Ja, also er wenn merkt du das ja fünfmal dann, den Schock hast. Ne? Das ist ja so sein Territorium, das geht ja dann immer bis zu einer gewissen Stelle und weitergehen. Genau, aber du hast halt keinen visuellen Eindruck, wo dein Territorium zu Ende ist. Ich wollte jetzt auch nicht 10 Minuten über den Elektrozaun sprechen, ich fand es nur so lustig. Ja, es fängt im Endeffekt damit an, dass eine Einladung bei den Mädels reinkommt von genau. Der besagten, ja, wie nennt man, wie Samantha sie so schön nennt, zeig mir deine Titten, Lainey. Sie hat sich auf Party dann halt immer an einem gewissen Punkt ausgezogen und jedem ihre Brüste gezeigt. Genau, deswegen musste ich auch an dieses schöne westdeutsche Wort der Skandalnudel denken. Jedenfalls diese Damen, die sich im Fernsehen dann immer aus Versehen ausgezogen haben. Ja, und das Schöne dabei ist ja, dass sie dann in so einen richtig schönen Vorort fährt und ja, keiner ist eigentlich darauf vorbereitet, bis auf natürlich Charlotte, dass sie ein Babygeschenk mitbringen. Denn die Babygeschenke von Samantha bestehen eigentlich aus einer Flasche Alkohol. Miranda ja. Bringt Kondome mit. Carrie hat es vergessen. Und Carrie gar nichts. Ja, genau. Und was macht natürlich Charlotte? Sie hat das Bellini Baby Körbchen. Ja. Was scheinbar ein absoluter Hit ist, denn die ganzen Mädels bzw. Mütter reagieren ja total euphorisch. Hysterisch, möchte ich fast sagen. Ja, genau, hysterisch doch. Zu dem Geschenken noch, da gab es eine sehr schöne Stelle, bei der ich dann nochmal in die englische Originalversion reingehört habe, weil Samantha bringt ja die Flasche Scotch mit und rechtfertigt sich damit, dass auf der Einladung stand UAWG, was sie als um Alkohol wird gebeten interpretierte. wo ich dachte, hä, nee, aber das weiß man doch, dass das um Antwort wird gebeten heißt. Und dann habe ich das im englischen Original gehört und da ist es BYOB, was tatsächlich eigentlich die Abkürzung ist für Bring Your Own Bottle, also bring deinen eigenen Alkohol mit, okay. Der in diesem Fall auf der Einladung aber gemeint war als Bring Your Own Baby, Also, das heißt, es ist genau andersrum. Die eigentlich übliche Abkürzung wird hier falsch benutzt von den Müttern in der Einladung als Bring Your Own Baby. Und deswegen ist Samantha eigentlich im Recht, damit eine Flasche Scotch mitzubringen. Ich verstehe. Okay, ja. Ich hätte jetzt was Bösartiges von dir erwartet, aber nee, tatsächlich. Es ist ja interessant. Da ist schon wieder die Übersetzung so ein bisschen. Ja, genau. Also kaputt. Ich gebe zu, dass das auch schwierig ist in dem Fall mit dem UAWG und B, Y, O, B und so. Ja. Aber haben wir das sehr schön geregelt, ne, im Deutschen dann. Das stimmt, außer dass halt der Fehler in dem Fall dann bei Samantha liegt und nicht bei den Leuten, die die Einladung geschrieben haben. Und im Original ist es halt genau andersrum. Tatsächlich. Wobei man sich vielleicht schon denken kann, dass man keine Flasche Scotch zur Babyshower mitbringt. Außer für den eigenen Gebrauch vielleicht. Um es zu ertragen, sagen wir es mal so. Genau. Ja, und bei so einem Partyluder wie der Lainey, man weiß es ja nicht, ne? Ja. Was natürlich auch interessant ist, was auch ein wichtiger Punkt in dieser Folge ist, die Periode von Carrie ist überfällig. Und sie macht sich natürlich dann halt so ein bisschen Gedanken, wie es denn wäre, so ein Kind zu haben. Und sie ist dann auch sehr, sehr creepy und sitzt dann irgendwie auf dem Spielplatz und beobachtet Kinder. Ist das creepy? Für einen Mann wäre das creepy, für eine Frau ist es, glaube ich, tatsächlich akzeptiert. Wobei man wahrscheinlich dann schnell gefragt wird, welches denn das eigene sei oder so. Aber ja, genau. Und dann ist es halt schwierig zu sagen, so, ich gucke mir nur die Kinder an. Wobei Frauen dann sagen können, ja, ich bin eventuell schwanger oder keine Ahnung. Das ist natürlich dann noch eine Möglichkeit. Aber als Mann, was machst du denn da? Okay, da sagst du vielleicht, du überlegst gerade, Vater zu werden, aber das... Nee, ich glaube, das kommt komisch, oder? Sagt man eine gute Ausrede ist immer mit jemandem da zu sein, der selber Kinder hat und dann nur so als Gast da zu sein oder so. Wenn man alleine sitzt, ist das wahrscheinlich wirklich creepy. Ja, es ist schwierig. Also schwieriges Thema, weil das ja auch immer in dieser Pedo-Ecke dann landen kann. Und das ist halt immer sehr, sehr schwierig. Ja, die Party platzt dann ja auch irgendwie, weil Lainey sich den Namen von Charlotte geklaut hat. Genau. Die ich auch furchtbar finde. Shayla. Ich weiß auch nicht, also, dass sie dann auch schon Kissen hat und so. Ich meine, sie weiß auch gar nicht, ob es ein Mädchen wird. Und diese ganzen Erwartungen. Also, das ist so typisch. Ich meine, das mit den sich ausgedachten Kindernamen oder so, das kenne ich teilweise auch schon aus dem Bekanntenkreis. Das finde ich auch gar nicht so schlimm. Also, dass man tatsächlich früh beschließt, wie die heißen sollen und so. Aber dass man schon das Kissen steckt, finde ich dann irgendwie komisch. Oder dass man es jemandem anders verrät unter dem Schwur, dass er niemals den Namen benutzen darf. Ja, weil es halt so ein Fantasiename ist, ne? Ja, aber das ist ja in den USA egal. Du kannst dir sonst was ausdenken. Also, weiß nicht, ändert man halt wieder einen Buchstaben und macht noch ein H hinter das Y und nennt sie dann trotzdem Shayla und es sieht schon wieder anders aus und dann hast du trotzdem einen unique Namen, wenn es drauf ankommt. Also, was komische Schreibweisen von Namen angeht. Das ist ja bei Charlotte aber schon ein Problem gewesen, weil sie ja von klein auf sich diesen Namen ausgedacht hat und sich immer da gefreut hat. Tut mir auch leid für sie. Ja, tut mir leid für sie, aber sie bekommt ja dann tatsächlich irgendwann mal Kinder und dann heißen die sowieso anders. Also von daher. Ach so, ich habe auch überlegt, ich meine, es ist ja nicht so, als ob sie jetzt jemals wieder Kontakt hätten zu dieser Dame. Gut, sie lädt sich dann selber auf die Nicht-Baby-Party ein, aber spätestens danach werden sie ja nie wieder sehen. Also kann man doch sein eigenes Kind auch Shayla nennen, ja? Ich meine, sobald du eine Person in deinem, als vor allem dein Kind, sobald das einen Namen hat, wird dieser Name für dich sowieso in Verbindung mit diesem Kind einen so dermaßen eigenen Wert annehmen, dass du an niemanden mehr denkst, der genauso heißt. Ja. Aus dem entfernteren oder halt nie wieder gesehenen Bekanntenkreis. Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, das ist halt so ein emotionaler Punkt bei ihr. Ja. Da kannst du da, glaube ich... Ja, sie hat halt Pläne und... Ja, ansonsten, ich glaube, mehr passiert auch nicht wirklich in der Folge, außer, dass Charlotte natürlich sich mal wieder irgendeinen neuen Typen, der ein Haus in den Hamptons hat, beziehungsweise schon die Anzahlung geleistet hat und natürlich Samantha halt ihre Ich-bekomme-kein-Baby-Party-Schmeißt, wo dann auch die Lainey dann dazu kommt und sich versucht auszuziehen, ihre Schwangerschaftsmode irgendwie anhat und da überhaupt nicht rauskommt und ein ganz creepiger, komischer Typ davor sitzt und der Einzige ist, der ihre Titten sehen will, der es dann aber auch nicht so schlimm findet, dass sie das halt auch nicht hingekriegt hat, sich auszuziehen. Während alle anderen eher entsetzt sind. Ja, genau. Das ist sehr, sehr komisch. Ja. Das ist dann auch, glaube ich, der große thematische Komplex, der mich so beschäftigt hat an dieser Folge. Weil es scheint ja Konsens zu sein, dass wenn Frauen Mütter werden, dass sie andere Menschen werden. Und das verstehe ich an der Episode tatsächlich nicht so ganz. Also, das ist ja auch die Konsequenz am Ende. Also, sie hat jetzt Kinder oder sie ist jetzt schwanger und hat demnächst dann Kinder. Ich weiß gar nicht, ob sie schon, davor hat sie auch schon Kinder, oder? Oder ist das ihre erste Schwangerschaft? Das ist ihre erste Schwangerschaft, ja. Okay, gut. Also es scheint ja gesetzt zu sein, dass sie jetzt ein anderer Mensch ist. Und das finde ich schon eine krasse Aussage eigentlich. Also, dass sie jetzt nicht mehr... Nee, also ich finde, Leute ändern ihre Prioritäten vielleicht. Mhm. Also notgedrungen, vor allem wenn sie noch klein sind. Bist du halt ständig mit den Kindern beschäftigt oder so. Und schon deswegen bist du vielleicht thematisch etwas einseitig unterwegs oder so. Oder hast halt, also vor allem hast du andere Prioritäten. Es geht erstmal darum, noch zu schlafen oder so. Aber du bist kein anderer Mensch. Also dein Charakter verändert sich nicht. Ich finde, bei den Leuten, die ich kennengelernt habe, ohne und mit Kindern, sind die im Umgang mit ihren Kindern weiterhin genauso, wie sie vorher schon als Person waren. Und eben auch total unterschiedlich. Und natürlich ist das Thema Kinder plötzlich ganz wichtig. Und es gibt auch nicht mehr viel neben dem Thema, weil man Kinder halt 24 Stunden rund um die Uhr betreut, so. Aber ich finde nicht, dass man nicht mehr zur Gesellschaft dazu gehört oder so, so wie das scheinbar unter den Manhattan-Damen Usus zu sein scheint. Also, dass man dann eben so austritt. Also, ich muss da tatsächlich widersprechen, denn ich habe sehr viele Freunde und auch aus der Familie mitbekommen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, wo dann die Schwangerschaft einsetzt, es natürlich dann halt Prioritäten gibt, dann kümmert man sich tatsächlich nur noch um die Kinder, beziehungsweise um das kommende Kind. Und nach der Schwangerschaft verändern sich die Leute dann auch tatsächlich so ein bisschen. Also das hat teilweise nicht nur damit zu tun, dass sie sich halt primär mit den Kindern beschäftigen, sondern auch, dass sie halt weniger auf das achten, was für sie eventuell auch wichtig ist. Also so Sachen wie das zum Beispiel Kleidungsstile, Musikgeschmack und allgemein der Geschmack sich komplett austauscht und man eventuell auch total andere Interessen bis gar keine Interessen mehr hat. Also na, zumindest das Kind als Interesse wird noch da sein. Aber, ja, aber das ist schon, also das ist sehr schwierig und momentan muss ich sagen, ich erlebe das ja momentan sehr extrem, weil eine gute Freundin im Endeffekt jetzt auch schwanger geworden ist und ein Kind hat und das macht mir ehrlich gesagt, ja, da knabber ich so ein bisschen dran. Das ist schwierig. Also für Außenstehende, die dann halt auch nicht die ganze Zeit drumherum sind, kann das auch extrem furchtbar sein, weil man tatsächlich irgendwann aufhört, ja, in diesen Duktus auch zu leben, in dem die Mütter dann halt unterwegs sind. Dann heißen plötzlich Gegenstände, die nur eigentlich als normaler Gegenstand bezeichnet werden, nur noch so wie dieser Markenname von diesen Dingern und Abkürzungen und solche Sachen, die von den Müttern dann so gelebt werden. Das ist ab einem gewissen Zeitpunkt ist es unerträglich, finde ich. Jetzt von meinem Standpunkt aus, ne? Also und auch nur. Also so ich meine, ich habe das ja auch durchgemacht mit meiner besten Freundin, die ja sogar ausgezogen ist. Wir haben vorher zusammen gewohnt. Trotzdem, also ich meine, finde ich, dass es nur Prioritäten sind und Gewichtungen quasi. Und das ist, ich betrachte es halt so als neue Lebensphase oder so, aber ich habe bisher nicht die Erfahrung gemacht, dass sich die Persönlichkeit ändert oder so. Man muss halt damit klarkommen, dass man selber nicht mehr in der Liste oben steht irgendwie, wenn es darum geht, Zeit zu haben oder so. Aber da komme ich eigentlich mittlerweile mit klar. Aber es ist schwierig, das sehe ich auch ein. Ja, ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt und auch ein wichtiger Punkt in dieser Folge. Deswegen müssen wir auch ein paar Minuten länger drüber sprechen. Genau, kommen wir dann mal wieder zu den Outfits. Dein Top-Outfit in dieser Folge. Miranda auf der Babyparty hat so einen supergeilen Pullover an, der schwarz-weiß gestreift ist. Okay. Ja, das ist cool, schick, ja. Das passt dir sowieso, so schwarze und weiße Sachen. Es passt halt super auf diese Babyparty, weil alles irgendwie pastellig und bunt und quietschig ist und sie steht halt mitten dazwischen in diesem Knall, also in diesem krassen Kontrast schwarz-weiß und hat überhaupt keinen Bock auf die ganze Sache. Und ja, ich liebe Miranda sowieso, aber ja, das ist irgendwie, Es symbolisiert diese Kantigkeit, mit der sie in dieser Veranstaltung steht und absolut keine Lust hat und dann auch noch diesen schwarz-weißen Pulli. Ja, den fand ich sehr schön. Wie sie schon die Einladung gekriegt hat und sie auf ein Bett geschmissen hat. Ja. Genau, und dein Worst Outfit? Samantha bauchfrei. Ich weiß nicht, ob auch auf der Babyparty. Die fährt da ja bauchfrei. Also, ich bin ein Kind der 90er. Ich habe nichts gegen bauchfrei. Ich habe das auch schon gemacht, als ich noch keinen Bauch hatte. Aber jetzt hast du Bauch, jetzt könntest du ihn theoretisch sogar richtig gut zeigen. Ja, aber es ging ja bei bauchfrei immer darum, zu zeigen, dass man bauchfrei ist, ach oder? So. Also bauchfrei mit Bauch hat sich, glaube ich, selbst in den 90ern nicht etabliert. Ja, dann kannst du recht haben. Also ich kann ja versuchen, das single-handedly durchzusetzen, indem ich jetzt in Zukunft bauchfrei mit Bauch rumlaufe. Okay. Aber dann also erzählst du über die Reaktion demnächst. Ich will auch nicht. Das geht auch gar nicht um irgendwie Samantha ist in einem Alter, in dem man das nicht mehr machen sollte oder so. Mhm. Es sieht einfach nur in dieser Folge total scheiße aus, was sie anhat. Also dieses Ding ist einfach total komisch. Das geht aus so in der Mitte hoch und dann so zwei Fäden, die noch so dran rumhängen und dann ist es in so einem komischen Rosa und ich habe das Ding nicht verstanden. Ja, ich bin da auch total bei dir. Das ist auch mein Worst Outfit. Vor allem auch noch diese komische Lederjacke, die sie da drüber trägt. Das ist auch so wieder so ein Kontrast. Also das geht gar nicht. Funktioniert auch überhaupt nicht mit ihr. Aber funktioniert im Endeffekt in dem Gesichtspunkt, dass sie einfach auch gar keinen Bock hat auf diese Party. Stimmt. Ja, sie zieht es ja, glaube ich, auch nur an, um zu beweisen, dass es noch geht. Das kann sein, ja. Genau. Während Lainey das ja eigentlich nicht mehr kann und es trotzdem irgendwie mehr oder weniger versucht. Ja, und mein Top-Outfit ist tatsächlich auch auf dieser Babyparty, nämlich Charlotte trägt ein sehr, sehr schönes schwarzes Kleid mit einer Schleife um den Bauch, was sehr, sehr hübsch aussieht, was ein sehr typisch Charlotte ist. Mhm. Und ja, das fand ich sehr, sehr schön. Das würde ich sogar tragen, wenn es mir stehen würde. Ja. Gut, komm, du kannst das ja mal nachnähen. Ja, das großer Schleife. Tatsächlich, ja, aber ich glaube... wieso kann ich mich an Charlottes Outfit überhaupt nicht erinnern? Ist ja cool. Also, du bist schon so romantisch. Ja, das kann sein. Ja. Das ist halt auch sehr Charlotte-lastig, ne? Also, ja. Das ist halt sehr typisch. Das fällt auch, glaube ich, nicht so auf, wenn man nicht drauf achtet. Genau. Was ist denn dein Lieblingszitat in dieser Folge? Zum einen, ich weiß nicht mehr, wer es sagt über, wie heißt die, Lainey? Ja. Ich glaube, es ist aus dem Off, Carrie, die über sie sagt, nachdem Lainey jetzt nach Connecticut zieht und quasi brav wird, nachdem sie ihre ganze verwegene Vergangenheit erwähnt hat, sagt sie dazu: Vor 2 Jahren tat Lainey das Schockierendste überhaupt. Sie lernte einen Wall Street Investmentbanker kennen, heiratete ihn und zog nach Connecticut. Das hätte nicht passieren dürfen. Sie hätte Sex mit Sid Vicious haben und zu Heroin übergehen sollen. Wo ich das erste Mal gedacht habe, das ist ihr doch eigentlich nicht zu wünschen. Also vielleicht dann ganz gut, dass man irgendwie nach Connecticut rauszieht und Kinder kriegt, statt irgendwie auf Heroin zu enden. Das andere, was ich sehr, sehr mochte, war, Carrie kommt zu Samantha raus oder andersrum und Carrie sagt: Im Wohnzimmer stillt eine Frau ein Kind, das auch Steak kauen könnte. Interessiert dich meine Meinung dazu? Wenn du darum bitten kannst, bist du vermutlich schon zu alt dafür. Das fand ich auch sehr schön. Ja, sind großartige Zitate. Ich hab mir dann ein Miranda-Zitat rausgesucht. Das ist, ich denke, direkt nach der Party, nach dieser Babyparty oder auf dieser Babyparty. Da sagt Miranda Folgendes: Gerade wird mir etwas klar. Ich weiß nicht, ob es mit Reife zu tun hat oder mit der Weisheit des Alters, aber die böse Hexe in Hänsel und Gretel, ich halte sie für missverstanden. Ich meine, stell dir vor, die Frau baut sich ihr Traumhaus. Und diese Belger kommen des Weges und fangen an, es zu essen. Das ist in der Kneipe, glaube ich. Ja, als stimmt, das ist in der Kneipe. In der Kneipe aufs Klo gehen. Genau, das ist so großartig. Ja, stimmt. Das ist auch wieder so typisch Miranda, ne? Ja. Sehr nüchtern, sehr auf den Punkt gebracht, Miranda. Ja, und natürlich gibt's halt noch ein anderes Zitat, was ich natürlich noch mal reinhauen muss, ist, dieses Zitat kommt ja immer und immer wieder und Samantha bringt dann auf ihrer Nicht-Baby-Party den Spruch, also das ist ein Spruch, der die ganze Folge lang immer wieder kommt. So wahr ich lebe, wenn sie auf meiner Couch vögelt, muss sie sie kaufen. Hast du nicht so die Couch von mir bekommen? Das ist in dieser Szene, wo Lainey im Endeffekt auf der Couch von Samantha rumvögelt. Und später sagt Samantha, wenn sie es wagt, auf meiner Couch ein Kind zu kriegen, kauft sie sie. Stimmt. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen rübergebracht. Also die drei Instanzen, in denen sie sagt, wenn sie das und das macht auf der Couch, die habe ich mitbekommen. Aber diesen einen Satz, so hast du meine Couch bekommen, den habe ich gar nicht mitbekommen. Den wirft Carrie tatsächlich nur kurz rein. Das ist echt großartig. Aber dieser Couch-Kaufen-Running-Gag, den fand ich auch sehr lustig. Ja, super. Genau. Und wie ist deine Bewertung von der Folge? 3. Okay, dann bin ich tatsächlich bei 2. Oh, nein, ich fand die super lustig. Ich fand die auch lustig, hat auch viele tolle Zitate gehabt, aber das war so eine okay Folge. Nee, ich fand auch diese Frage halt so unglaublich wichtig. Also so tatsächlich eine so mit 30er Frage. Was passiert, wenn deine Freundinnen in unserem Fall Kinder kriegen? Ja, und es ist halt so ein Ding, also was mich halt auch so nachhaltig, das hätte ich halt tatsächlich fast einen Tweet abgesetzt, gefragt hat, und zwar Carrie bekommt ja dann am Ende tatsächlich noch ihre Tage, also das wird dann auch aufgelöst, weil es fängt ja im Endeffekt auch mehr oder weniger damit an, dass sie halt überfällig ist und sich die Frage stellt. Dann läuft sie nach Hause und dann bekommt sie ihre Tage und sie spricht dann halt im Off darüber. Ja, dieser Satz war schön, oder? Also das war der absolut letzte Satz, nachdem sie irgendwie auf dem Spielplatz waren, dann geht sie so nach Hause und sagt dann so ganz lapidar, auf dem Weg nach Hause bekam ich meine Periode. Genau, das ist so ein schöner Abbinder. Und man sieht ihre Nippel mal wieder extrem durch die T-Shirts. Ja, das habe ich auch gedacht. Extrem, also für eine amerikanische Serie unfassbar ungewöhnlich eigentlich. Was die Frage war, spüren Frauen, wenn sie ihre Tage haben, dass es gerade ausläuft? Also so extrem, dass man sagt, so jetzt auf den Punkt, okay, jetzt laufe ich aus, so wie ich gehe jetzt Pipi machen, weil das kann ich natürlich in dem Punkt nicht so extrem nachvollziehen. Ich müsste da mal nachfragen, vielleicht weiß das ja eine Zuhörerin. Und die kann ja, das bestimmt weiß es nicht nur eine Zuhörerin. Ja. Okay, dann ist das jetzt unser erster Aufruf zum Mitmachen. Genau, also wenn ihr da eine Frage habt, dann schreibt uns einfach mail@mindscars.de oder über Twitter Mumpitz Podcast oder natürlich über Facebook. Das war die Folge Nummer 10. Die Babyparty. Tschüss, Chris. Das war die etwas verunglückte Verabschiedung. Genau. Tschüss, Nils. Tschüss, Chris.